Die sanfte Stimme, die zierliche Statur konnten täuschen. Jutta Limbach konnte entscheidungsstark sein, auf undogmatische Weise. Erst mit 55 Jahren ließ sich die Professorin für Zivilrecht 1989 ein wenig widerwillig in die Politik rufen. Wo sie als Justizsenatorin im rot-grünen Berliner Senat in juristisch hoch umstrittenen Zeiten zusammen mit anderen Neuland betrat. Es ist kein politisches Verfahren, das hier Herrn Honecker erwartet. Und er muss hier auch nicht mit einem Schauprozess rechnen, wie es auch in der DDR bei gewissen Verfahren üblich war. Aber ich meine, die eigentliche Frage, um die es in diesem Verfahren auch gehen wird, ist die, ob ein Staatsoberhaupt oder eine Regierung nach Gutdünken Recht setzen kann oder ob es nicht auch, und das ist meine Meinung, für die Regierenden eine verpflichtende Kraft von Sitte und Recht gibt. Kaum je habe es eine so große Spaltung zwischen dem Menschen Jutta Limbach und der Amtsträgerin gegeben, sagte sie später, auch mit Blick auf die Entscheidung, wer im Staatsdienst bleiben durfte. Ich konnte mir natürlich die Frage stellen, wie hätte ich mich denn verhalten, wenn meine Eltern in Pankow geblieben wären und ich dort groß geworden wäre und dort auch gerne Jura studiert hätte. Länger noch als die juristische Aufarbeitung des anderen deutschen Staates beschäftigte die Rechtssoziologin die Frage, wie die beiden Teile zusammenwachsen. Deutlich trat sie für eine Wiedervereinigung mit gemeinsamer, hoffentlich identitätsstiftender, neuer Verfassung ein, zum Beispiel mit Elementen der direkten Demokratie. Noch vor 5 Jahren sagte sie kritisch, man könne nicht behaupten, man habe die Aufgabe der Wiedervereinigung rechtlich elegant gelöst. Dieser hässliche Ausdruck von der Kolonialisierung und das insbesondere, was das Recht angeht, wir ein Recht den neuen Ländern übergestülpt haben, auf das die dortigen Bürger und Bürgerinnen überhaupt nicht vorbereitet waren. Das müssen wir alles einräumen. Am Bundesverfassungsgericht, wo sie von Anfang an unumstritten war, waren es ihre kommunikativen Fähigkeiten, ihr Talent, Menschen und Argumente zusammenzubringen, auf Kompromisse hinzuwirken, die vielleicht wichtig Wirkung der wiederum ersten Präsidentin am Gericht war. Selbst Vorsitzende des zweiten Senats musste sie als Präsidentin vor allem die 1995 heiß umstrittenen Entscheidungen des ersten Senats verteidigen, darunter die zum Kruzifix und zum Ausspruch Soldaten sind Mörder. Das sind Beschlüsse gewesen, die sicher nicht so ohne weiteres Akzeptanz gefunden haben, die ich inhaltlich, das sei ausdrücklich gesagt, aber für richtig halte, auch wenn die Art und Weise, wie man diese Entscheidung fällt, vielleicht eine andere hätte sein können. Man hätte die Gesellschaft durch eine mündliche Verhandlung mehr einbinden und auch besser darauf vorbereiten können. Aber immer, wenn das Bundesverfassungsgericht Minderheitenschutz leistet, kann man beobachten, dass die Mehrheit zunächst auf solch einen Richterspruch empört reagiert. Sie installierte erstmals eine Pressesprecherin und schaffte unter anderem damit mehr Transparenz. Und auch mehr Druck zur Gemeinschaft in einem Gericht der Individuen. 6 Jahre lang leitete die passionierte Leserin als Präsidentin das Goethe-Institut. Man glaubt immer, man lernt nur in der Jugend. Ich kann nur sagen, man lernt bis zum letzten Tag wahrscheinlich seines Erdenlebens.